Kundenmotivation heißt, die Beweggründe der Kunden erkennen. Kein dauerhaft erfolgreicher Verkäufer wird sich damit zufrieden geben, einfach nur zu verkaufen. Er will aktiv dazu beitragen, mehr zu verkaufen. Dies lässt sich nur realisieren, wenn wir die Beweggründe eines Kunden, die ihn zum Kauf motivieren, möglichst genau kennen. Hinter jedem Kauf stecken bestimmte Bedürfnisse der Kunden, die sie überhaupt erst dazu bewegen, sich für ein Produkt oder eine Dienstleistung zu interessieren. Die Motivation der Kunden zum Kauf kommt von innen. Je stärker ein Bedürfnis ausgeprägt ist, umso mehr drängt es den Kunden, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Jeder Mensch hat fortwährend bestimmte Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse wie Selbsterhaltung, Sicherheit, Sozialkontakte, Anerkennung und individuelle Selbstverwirklichung führen geradewegs zu den Kaufmotiven der Kunden. Diese Kaufmotive können dem Kunden sehr bewusst sein und sich in konkreten Wünschen äußern, häufig bleiben sie jedoch auch für den Kunden selbst eher vage und werden von ihm kaum bewusst wahrgenommen. In allen Fällen sind die Bedürfnisse und die daraus resultierenden Kaufmotive maßgeblich für das Handeln und für das Kaufverhalten der Kunden. Ganze Branchen leben von den Bedürfnissen und Motiven der Menschen. Wäre beispielsweise unser Sicherheitsbedürfnis weniger stark ausgeprägt, hätten es Banken, Versicherungsunternehmen und zahlreiche andere Branchen, insbesondere der Gesundheitsindustrie, ungleich schwerer. Das lateinische Wort movere bedeutet übersetzt bewegen. Motive sind also das, was den Kunden zum Kauf bewegt. Die Motive ihrer Kunden sind der Motor, der sie zum Kaufen antreibt. Kaufmotive können dabei überaus vielfältig sein und den unterschiedlichsten Bedürfnissen entspringen. Häufige Kaufmotive sind beispielsweise Geltungsdrang, Prestige, Eitelkeit, Zeitersparnis, Gewinn, Besitz, Sicherheit, Geborgenheit, Gesundheit, Bequemlichkeit, Neugierde, Sozialkontakte, ethische Aspekte. In Anbetracht der unterschiedlichen Kaufmotive liegt es auf der Hand, dass es im Verkaufsprozess nicht von Nutzen sein kann, einen Kunden, der sich beispielsweise hauptsächlich aus Prestigegründen für eine Ware interessiert, mit Argumenten überzeugen zu wollen, die vorwiegend ethische Aspekte ansprechen und umgekehrt. Ein Verkaufsgespräch, das hier auf unzutreffenden Annahmen aufbaut, wird nur selten einen erfolgreichen Abschluss finden. Der Kunde wird sich unverstanden fühlen und einen Geschäftspartner suchen, der eher dazu in der Lage ist, seine Beweggründe zu berücksichtigen. Doch machen gerade erfahrene Verkäufer häufig den Fehler, dass sie sich mehr auf die eigene Erfahrung verlassen als auf die wahren Bedürfnisse der Kunden. Wir stellen also oft Vermutungen über die Motivation der Kunden an und verwechseln diese Annahmen mit den tatsächlich vorliegenden Bedürfnissen. Selbst Verkäufern, denen die Wichtigkeit der Kaufmotive für den Kauferfolg durchaus bewusst ist, stützen ihre Mutmaßungen häufig auf wiederkehrende Motive. In vielen Fällen geben solche Erfahrungswerte gute Ansatzpunkte, doch können individuell auch ganz andere Motive vorliegen, als zunächst angenommen wird. Wer sich die Mühe macht, herauszufinden, was sich der Kunde von einer Ware oder einer Dienstleistung wirklich verspricht, kann das Verkaufsgespräch sehr systematisch aufbauen und individuell auf die Bedürfnisse seiner Kunden eingehen. Zugleich zeigt ein Verkäufer hiermit echtes Interesse am Bedarf des Kunden, wodurch der Kunde bereit ist, dem Verkäufer ein größeres Maß an Vertrauen zu schenken. Umgekehrt, ein Kunde, der das Gefühl hat, dass seine wahren Bedürfnisse vom Verkäufer nicht erkannt oder sogar ignoriert werden, wird dem Verkäufer nicht viel Vertrauen entgegenbringen. Ein Verkäufer, der die Motive seiner Kunden kennt und ihre Beweggründe analysiert, erhält somit ein tragfähiges Fundament für das weitere Verkaufsgespräch. Wer darin investiert, die Beweggründe der Kunden sorgfältig auszuloten, wird damit zugleich neue und weitergehende Bedürfnisse beim Kunden wecken und so auch neue Motive aktivieren. Eins sollten Sie allerdings wissen. In den meisten Fällen wird uns der Kunde seinen wirklichen Bedarf und die dahinter steckenden Motive nicht direkt nennen. Manchmal ist der Kunde auch gar nicht in der Lage, seinen Bedarf umfassend zu artikulieren. Aus diesem Grund ist es die Aufgabe des Verkäufers, nach konkreten Motiven zu suchen und aussagekräftige Informationen zu sammeln. Ohne entsprechende Informationen ist es Ihnen weder möglich, dem Kunden ein gezieltes Angebot zu unterbreiten, noch zusätzliche Bedürfnisse in ihm zu wecken. Jedoch sind beide Aspekte entscheidend für Ihre Verkaufserfolge.